kommen wir zum heutigen Thema. Und zwar geht es um die Erziehung zur Kriegstüchtigkeit oder geistige Aufrüstung im Klassenzimmer und die falsche Kritik daran. Wir werden also heute von Freak sowohl etwas darüber hören, dass in den deutschen Schulen der Nachwuchs auf mögliche Kriege vorbereitet werden soll, als auch dazu, dass an diesem Vorhaben schon einiges an Kritik laut wurde, die man wiederum auch nochmal genauer auseinandernehmen muss. Bevor wir dann nachher zu diesem zweiten Block kommen, gehst du, Freak, jetzt erstmal genauer darauf ein, was da gerade in den letzten Monaten so anrückt unter der Forderung, Deutschland muss kriegstüchtig werden. Ja, das wird ein Vorspann sein, in dem ich das ganze Thema einordne. Deutschland muss kriegstüchtig werden. Das bedeutet nichts anderes, als dass Deutschland langsam normal wird. So normal, wie sich für einen Staat gehört, der Frieden und jetzt ganz offiziell auch Krieg als Mittel seiner imperialistischen Politik einsetzt. Ein Widerspruch zwischen den auf ökonomischen Erfolgen basierenden politischen Riesen und dem vergleichsweise militärischen Zwerg, einem Widerspruch, den die Führer der Politik hierzulande schon immer gestört hat, sollte beseitigt werden. Das kann nicht angehen, dass man einen auf ökonomischen Erfolgen politischen Riesen in Europa führt, der aber militärisch hinterherhinkt. Diese Kluft sollte beseitigt werden und der Beginn der Beteiligung Deutschlands am Ukraine-Krieg war tatsächlich, man muss es mal so ausdrücken, für Scholz auch, ich betone auch, ein Anlass, mit seiner Zeitenwende-Programmatik damit den Anfang zu machen. Und Pistorius hat dann mit seinem kalkulierten Weckruf, wie er es genannt hat, Deutschland müsse in kurzer Zeit bis spätestens 2030 kriegstüchtig werden, nachgesetzt. Der Minister verlangt mit seinem Ruf insgesamt eine andere theoretische und praktische Einstellung zum Krieg der gesamten Bevölkerung, dem gesamten Volk, der gesamten Nation ab. Das ungewohnt klare Vokabular dieses Volksvertreters, alle haben gleich geschrien, wieso sagt er nicht Verteidigungsfähigkeit? Nein, der hatte schon seine Gründe, warum er das so formuliert hat, führte wirklich nur kurzfristig zu Irritationen in der politischen Öffentlichkeit. Denn der Pistorius musste nur kurz erinnern, dass Putin, wie er sagte, in 5 bis 8 Jahren einen Angriff auf die Europäische Union unternehmen würde. Und schon war jede weitere Aufregung, die sich auch gar nicht dem Programm, sondern nur seiner Benennung galt, verschwunden. Dass die mit dem Feindbild vom bösen Putin ausgemalte Bedrohungslage, auf die Deutschland vorbereitet sein müsse, wie Pistorius sagte, nichts anderes ist als die verdrehte Übersetzung möglicher russischer Reaktionen auf jene Eskalationen, die der Westen gerade mit immer neuen und effektiveren Waffensystemen vorbereitet. Diese verdrehte Übersetzung spielt natürlich in der Debatte um die klaren Worte von Pistorius keine Rolle. Allzu klar für alle führenden Parteien war nämlich, dass, wie Pistorius erläuterte, und das ist jetzt wichtig, Deutschland inmitten eines militärischen Aufbauprozesses sei und seine lange gepflegte Zurückhaltung aufgeben müsse. Das letzte war ein Zitat von Pistorius. Wer die Zitathinweise haben will, muss sich an mich wenden. Diese Zurückhaltung müsse aufgegeben werden und einiges an Nachholbedarf stünde an. Das war die Grundsentenz von Pistorius. Klar ist also, dass es sich für Deutschlands Führungsrolle in Europa gehört, diesen Aufbauprozess schnell voranzutreiben. 2030 hat er als Deadline gedacht. Klar ist deswegen auch, dass die zukünftige Militarisierung Deutschlands nicht etwa die Vorbereitung, das ist mir jetzt auch wichtig festzuhalten, auf einen historischen Ausnahmefall darstellt, sondern wie schon Scholz in seiner Zeitenwende-Rede angekündigt hat, zukünftige deutsche Normalität darstellen soll. Ein Deutschland mit weiterreichenden hegemonialen Ansprüchen, Jetzt hat man sich gerade auch wieder in die Phalanx gegen China eingeordnet. Ein Deutschland mit solchen weiterreichenden hegemonialen Ansprüchen kommt ohne die auf Dauer gestellte Etablierung eines solchen militaristischen Kurswechsels einfach nicht aus. Als hätten sie nur auf die klaren Worte von dem Kriegsminister Pistorius gewartet, nahmen andere Minister der Ampelregierung prompt diesen Ball auf. Lauterbach, das konnte man auch in der Zeitung lesen, hat sofort getönt, dass Krankenhäuser sich darauf einstellen müssen, auch als Lazarett zu fungieren. Die Innenministerin gab Order, den Stand der Versorgung der Bevölkerung mit Bunkerplätzen zu überprüfen. Erste Resultate liegen vor und die sind grausam. Und der Kriegsminister selbst legt beständig neue Pläne zum Auf- und Ausbau der Truppe vor, möchte wohl am liebsten auch gleich die Wehrpflicht wieder einführen und crasht sich mit Lindner wegen der Kosten für die Ausstattung der Bundeswehr und so weiter. Für ihn könnten die 100 Milliarden des Scholzen-Zeitenwende-Projektes glatt nochmal verdoppelt werden. Und das ist längst nicht alles. Jeden Tag berichten die Medien über neue Projekte, mit denen Deutschland seine Kriegstüchtigkeit vorantreibt. Und dazu gehören eben auch Projekte zur geistigen Aufrüstung. Kein Wunder, dass neben den Ministern, die für die materielle, also personelle und sachliche Sicherung der Kriegstüchtigkeit zuständig sind, hat sich denn auch die Ministerin sofort und klar zu Wort gemeldet, die für die geistige Aufrüstung der Heranwachsenden in der Schule zuständig ist. Sie weiß, was wäre eine kriegstüchtige Truppe ohne den geistigen Rückhalt in der Bevölkerung? Im Kriegsfall sollte, auch das weiß die FDP-Bildungsministerin, sollte das Staatsvolk bereit sein, so einiges an Opfern auf sich zu nehmen, weswegen das Volk schon im Frieden geistig aufgerüstet werden muss. Und mit starken Worten hat auch sie dann einer neuen Friedenserziehung ihre Vorgaben gemacht. Nicht nur das, sie hat auch auf Umsetzung gedrängt. Nicht etwa, weil morgen der Krieg ansteht, dann wäre es sowieso zu spät mit der geistigen Aufrüstung, sondern weil auch an dieser Front, Stark-Watzinger hat Pistorius zugestimmt, die lange gepflegte Zurückhaltung aufgegeben werden muss. Auch im deutschen Schulwesen, so ihr Standpunkt, gilt es einiges nachzuholen, wenn es darum geht, geistige Kriegstüchtigkeit zu einem Teil des normalen Alltagsbewusstseins des Schulvolks zu machen. Und um nichts anderes als das geht es. Und das Programm der Ministerin lässt da relativ wenig aus, wenn sie die Schulen in der Verantwortung sieht, junge Menschen auf den Kriegsfall vorzubereiten. Das letzte war wieder ein Zitat. Dabei geht sie von einer nationalpädagogischen Binsenweisheit aus und diese Binsenweisheit heißt, dass früh gekrümmt werden muss, was als kriegstüchtiger Bürger in Zukunft parat stehen soll. Es geht also darum, in der Schule bereits frühzeitig ein, Zitat, unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr zu entwickeln. Unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr. Zwar hält sie die Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht, wiederum Zitat, derzeit für verfehlt, aber Werbung für den Beruf des Soldaten bzw. der Soldatin lehnt sie nicht ab. Jugendoffiziere, so ihr Standpunkt, sollten deshalb in den Schulen darüber berichten, was, es kommt wieder ein Zitat, die Bundeswehr für unsere Sicherheit leistet, die Bundeswehr für unsere Sicherheit leistet, denn, wieder Zitat, junge Menschen müssten die Bedrohung der Freiheit kennen und mit den Gefahren des Krieges umgehen können. Das müsste kein eigenes Schulfach, aber Lerninhalt sein. Alles aus der FAZ. Das sind Ihre vier starken Anregungen, die ich erstmal nur so stehen lassen möchte. Ja, wir müssen also unsere lange gepflegte Zurückhaltung aufgeben. Mhm. Die jungen Menschen sollen also die Bedrohung der Freiheit kennenlernen. Was heißt, sie sollen sie kennenlernen? Sie müssen sie kennenlernen. Und dieses Narrativ der lange gepflegten Zurückhaltung, das passt ja auch zu einer anderen schrägen Ansicht, von der ich Mitte Juli gelesen habe. Die kam als eine von vielen Reaktionen auf die Ankündigung, dass die USA Marschflugkörper, Flugabwehrraketen und neue Überschallwaffen in Deutschland stationieren will. Und zwar hat Boris Pistorius in einem Interview mit den Tagesthemen geäußert, dass wir ja gar kein Wettrüsten hätten, sondern dass wir lediglich das nachholen würden, was man als eine Fähigkeitslücke bezeichnen müsse. Auch süß. Man kann also sagen, dass wir lediglich eine Nachrüstung betreiben. Und du hast ja auch gerade gesagt, dass es laut Stark-Watzinger einiges nachzuholen gäbe, was die Verankerung der Kriegstüchtigkeit im normalen Alltagsbewusstsein angeht. Lass uns dazu übergehen, dass du uns das Programm unserer Bildungsministerin mal genauer vorstellst. Ja, in der Tat, es lohnt sich, diesen Leitfaden, den ich am Anfang per Zitate vorgestellt habe, diesem Leitfaden nachzugehen. In seinen 4 Punkten, die man dies, glaube ich, zusammenfassen kann, was bei ihr unter Kriegstüchtigkeit fällt. Da ist zunächst mal der Hinweis auf, es ginge darum, ein unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr herzustellen. Konkret angedacht ist für eine solche Erziehung zur Kriegs- bzw. Wehrtüchtigkeit zunächst, dass Jugendoffiziere vermehrt Schulen aufsuchen. Einige Bundesländer haben übrigens schon diesbezügliche Vereinbarungen mit der Bundeswehr abgeschlossen. Diese Jugendoffiziere, die sind es, die ihr einen Beitrag zu einem unverkrampften Verhältnis zur Bundeswehr leisten sollen. Sie sollen also dafür sorgen, dass für die Bürger Militär, Aufrüstung, Kriegsdienst zur deutschen Normalität gehört. Und wenn man in den letzten Wochen und Monaten die Tagesschau verfolgt, dann weiß, dass damit schon gut angefangen wird. Darum geht es also der Ministerin, wenn sie jede Kritik an der Truppe, an ihrem Einsatz und am Beruf der Soldaten schlicht als verkrampft verurteilt. Verkrampft. Ein Urteil, das keine inhaltliche Zurückweisung irgendeiner Kritik darstellt, sondern das nur jede kritische Auseinandersetzung mit Wehrmacht und Aufrüstung schon einmal für völlig abseitig erklärt. Verkrampft heißt Nichtbefassung. Deswegen kann es auch gar nicht im Sinne von Stark-Watzinger sein, wenn etwa die GEW ihr in dieser Frage eine Konzession macht, obwohl die GEW sich bislang immer gegen den Besuch von Offizieren in der Schule ausgesprochen hat. Die GEW macht der Stark-Watzinger folgende Konzession. Sie könne sich den Besuch von Jugendoffizieren in der Schule schon vorstellen. Allerdings nur unter einer Ausnahme. Nur unter der Ausnahme, wenn auch mal Vertreter der Friedensbewegung geladen würden. Ich nehme an, dass die Ministerin dafür kaum Verständnis aufbringen wird. Denn neuerdings hat die Schulerziehung keinen Raum für Putin- und Palästinenserfreunde. Das ist nämlich das Etikett, das der Friedensbewegung und allen anderen Kriegskritikern von Politik und Medien längst geschlossen in denunziatorischer Absicht angehängt worden ist. Schulpolitiker der Bundesländer unterstreichen das, was Stark-Watzinger will, auf ihre Weise. Sie haben sich ihr angeschlossen, zum Teil auch schon vorher. Mit Rundbriefen haben sie an den Schulen eine neue Linie durchgesetzt. Eine neue Linie, die das Verbot der Kritik von Wehrkraft und der Kritik jeder Parteilichkeit, die nicht auf der politischen Linie liegt, festhalten. Ich zitiere aus Bremer, bayerischen und sonstigen Rundbriefen. Hass und Hetze, etwa Antisemitismus und Israelhass, haben in unseren Schulen keinen Platz, ihnen ist mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten. Hass und Hetze natürlich nur gegen die Falschen, gegen die Richtigen nicht. Und was die Schulpolitiker Bundesländer, die Minister und Senatoren damit festhalten, ist auch, dass etwas, was bislang in der politischen Bildung des Unterrichts gang und gäbe war, nämlich Fragen der Politik auch mal kontrovers zu diskutieren, kontrovers auf Pro und Contra mit den Schülern, das dialektisch heißt das manchmal im Unterricht, zu untersuchen. Nein, das soll unterbunden werden. Das ist die klare Botschaft solcher Rundbriefe. Das heißt, was einst zu den Grundlernzielen der politischen Bildung gehörte, Schüler mit dem Für und Wider bei kontroversen Themen vertraut zu machen, um damit schulischer Indoktrination auch durch die Politik einen Riegel vorzuschieben. Übrigens hieß das dann in der Debatte offiziell Durchsetzung eines Überwältigungsverbots, wird inzwischen auch in der gesamten Pädagogendebatte aus dem Verkehr gezogen. Wie? Kontroversen sollen erörtert werden. Aber es soll nur noch als kontrovers erörtert werden, was in der Politik selbst, ich zitiere aus einem dieser Aufsätze, noch keine eindeutige Antwort erhalten hat. Hübsch. Und das lässt sich bei den Themen Ukraine und Nahostkrieg nun wirklich nicht sagen. Da sind nämlich nur noch die öffentlichen Verurteilungen von Putin und Hamas zugelassen, wie ich gerade gesagt habe. Deswegen ist in der Schule, so kann man diesen Zusammenhang, diese UKAS auch deuten, bei diesen und anderen Unterrichtsthemen, übrigens Corona sollte auch darunter fallen, auch passend das Gegenteil vom Überwältigungsverbot, nämlich die Überwältigungspflicht, durch die herrschende politische Auffassung eingezogen. Freck, ganz kurz zwischendurch zur Klärung. Was genau meinst du mit Überwältigungspflicht? Kannst du noch mal erklären, warum du den Begriff jetzt benutzt? Damit will ich nichts anderes als in kritischer Umdrehung des Begriffs des Überwältigungsverbots, ein Begriff, der in der politischen Bildung ja eine Rolle gespielt hat, charakterisieren, dass inzwischen auf Weisung durch die mit Befehlsgewalt ausgestatteten Bildungsbehörden in den aktuellen Fragen von Krieg und Frieden nur noch die offizielle politische Sichtweise als Unterrichtsgegenstand zugelassen ist. Das wird auch, so heißt es dann in den entsprechenden Texten, zur Pflicht für alle Lehrer. Für alle Lehrer, auch wenn sie, ich zitiere wieder, aus dem pazifistischen Lager kommen. Was das heißt, kann man sich vorstellen. Übrigens, der Vertreter der politischen Bildung, der das geschrieben hat, der hat sich noch eine wunderbare Begründung dieses Überwältigungsverbots einfallen lassen, die ich euch zu Gehör bringen will. Ich zitiere mal den Herrn Drerup. Der Öffentlichkeit und dem politischen System kommt eine gewisse Filterfunktion zu. Ihnen, also Öffentlichkeit und politischen System, wird zugetraut, die Unterscheidung von ernstnehmenden Kontroversen und solchen, für die das nicht gilt, zu begründen. Hübsch. Was heißt das? Demzufolge hängt an dem, was die politischen Gewalten, die erste und dritte Gewalt, in Kooperation mit der vierten Gewalt vorgeben, nach welchen Gesetzen die Bürger zu tanzen haben, zugleich klargestellt werden soll, wie sie über dieses Tanzen zu denken haben. Das fängt dann in der Schule schon an. Die guten, sprich die zu nationalen Interessen passenden Urteile ins Köpfchen der Schüler, die bösen Gedanken ins Kröpfchen, meint, wer das Bild nicht kennt, in die Abfalltonne. Okay, dann kommen wir mal zurück zu Stark-Watzingers Vier-Punkte-Programm. Den ersten hast du gerade zusammengefasst als die Herstellung eines unverkrampften Verhältnisses zur Bundeswehr. Was sind die weiteren Punkte? Eines unverkrampften Verhältnisses zur Bundeswehr, sprich Unterbindung jeder Kritik an dem, was deutsche Militarisierung in allen ihren Abteilungen ist. Ja, der zweite Punkt, den ich ansprechen werde, von Stark-Watzinger betrifft, die Jugendoffiziere sollen klarstellen, was die Bundeswehr für unsere Sicherheit leistet. Das mit unserer Sicherheit ist allerdings, wenn man das unsere fett unterstreicht, so eine Sache. Aus zwei Gründen. Zum einen lässt sich nun wirklich zweifelsfrei an allen laufenden Kriegen mit direkter oder indirekter deutscher Beteiligung feststellen, dass dieses politische Sicherheitsbedürfnis nicht der Sicherheit des Alltagslebens der Bürger, also übertragen von uns, zum Zweck hat. Wenn ein Staat, auch der Deutsche, sich in bisher ungeahnter Weise aufrüstet, sich in Kriege einmischt, sie vorantreibt und, wie das hierzulande der Fall ist, offen die Gefahr erörtert, dadurch eventuell selbst in Kriege hineingezogen zu werden, dann geht es dem Staat völlig egal, wie Jugendoffiziere das ideologisch darstellen, allein um seine, um des Staates Sicherheit. Und die ist nichts anderes als die Sicherheit jener nationalen Interessen, die der Westen gerade in seinem Krieg in der Ukraine gegen den bösen Putin verteidigen lässt. Die menschlichen Opfer und sachlichen Zerstörungen, die Kriege wie eben auch dieser Krieg in der Ukraine anrichtet, die sind täglich im TV zu besichtigen, also von wegen Sicherheit des Alltags der Bürger. Es verhält sich dies zum Zweiten umgekehrt. Es setzt die militärische Sicherung nationaler Interessen zwangsläufig auf die Dienste aller Bürger mit und ohne Uniform. Bürger sind in solchen Zusammenhängen, in solchen vormilitärischen oder militärischen Zusammenhängen nichts anderes als die Manövriermasse dieser Sicherheitspolitik. Die uniformierten Bürger haben sich auf Befehl kriegsbereit zu halten und die nicht uniformierten haben sich an der Sicherung der weiteren Kriegstauglichkeit der Heimat, zum Beispiel in Rüstungsbetrieben, zum Beispiel beim Bunkerbau, zum Beispiel bei der Anlegung von kriegstauglichen Trassen und so weiter, also zu bewähren und eben auch bei der Etablierung einer passenden Kriegsmoral. Das führt zum dritten Punkt von Frau Watzinger, Werbung für den Beruf des Soldaten. Dass die Jugendoffiziere mit ihrer Darstellung, was die Bundeswehr für die Sicherheit des Landes unternimmt, zugleich Werbung für den Beruf des Soldaten machen, liegt auf der Hand, das muss man nicht extra beweisen. Das ist ihnen zwar laut Länderverordnung irgendwann mal verboten worden, inzwischen wird es wieder aufgehoben, doch braucht es keiner besonderen Techniken dieser Jugendoffiziere, um dieses Verbot auszuhebeln. Wenn Offiziere nämlich über ihren höchstpersönlichen Werdegang erzählen, vom gesicherten Aufstieg berichten, Umgang mit neuester Technologie und die Kameradschaft preisen, versteht das niemand falsch. Dieser Beruf hat was. Natürlich, es ist wichtig, verschweigen die Jugendoffiziere nicht, dass sie in diesem Beruf, wie sie sagen, Risiken ausgesetzt sind, dass sie also auch im Ernstfall töten müssen und sterben können. Es wäre ja auch wirklich eine total unglaubwürdige Werbung für den Beruf der Soldaten, würden Jugendoffiziere diese sogenannten Risiken verschweigen. Sie kennt ohnehin jedermann. Dass dieser Beruf in dieser Hinsicht kein Beruf ist wie jeder Ansicht, das muss man auch den Schülern nicht erst sagen. Allerdings, und das ist mir wichtig, ist Schülern, die das zwar kennen, noch längst nicht klar, was der Kern der staatlichen Dienstleistung ist, die dieser Beruf den Soldaten abverlangt. Ich mach's mal im Vergleich mit zivilen Berufen. Im Unterschied zu den zivilen Berufen, die in der Absicht ergriffen werden, sich mittels Geldverdienst ein mindestens auskömmliches privates Leben einzurichten, und deren Ausübung zumeist nur dann von Erfolg gekrönt ist, wenn darüber der Reichtum von privaten Arbeitgebern wächst. Von Soldaten verlangt die Ausübung ihres Berufes so ziemlich das glatte Gegenteil. Vom Soldatenberuf ist erstens verlangt, von allem abzusehen, was den Inhalt seines privaten zivilen Willens ist, nämlich seine Konzentration auf das Geldverdienen. Ihn darf nur interessieren, was der Staat ihm befiehlt. Da ist nichts mit geltend machen eines zivilen privaten Willens. Und zweitens besteht sein Job auch nicht in einem Beitrag zur Schaffung, sondern in der Vorbereitung auf die Zerstörung von Reichtum und die Vernichtung von Leben. Zunächst dem Reichtum des Feindes und des Lebens der feindlichen Soldaten, Allerdings, das trage ich nur nach, immer unter Einsatz von nationalen Kriegsmitteln, die immer auch einen nicht geringen Teil des hiesigen Reichtums in Form von Kriegsmaterial zerstören. Außerdem ist es nicht so, dass wir die Jugendoffiziere schön färben, der Soldatenberuf einem Risiko unterliegt. Von wegen Risiko. Einem eventuellen Risiko, das da passieren kann. Vielmehr ist der Einsatz des Lebens das Mittel jedes Vernichtungsfeldzugs, den Staaten gegen ihre Feinde beschließen. Kanonenfutter sagt man übrigens dazu. Es handelt sich eben bei diesen Berufstätigen eben um bewaffnete Staatsdiener, die in Ausübung des Berufs auf Befehl die militärischen Zwecke ausführen müssen, die aus den politischen Interessen des Staates folgen. Dem zum Feind erklärten Staat müssen im Ernstfall für den Krieg nützliche Quellen seines Reichtums, die lebendigen und die sachlichen, rücksichtslos gegenüber dem eigenen und dem fremden Leben von Soldaten so weit zerstört werden, dass der Feind die militärische Auseinandersetzung nicht weiterführen kann. Das muss man einmal festhalten. Dabei wird das Umbringen von Menschen, das Zerstören von fremdem Privat- und Staatsreichtum, etwas, was, wie jedermann weiß, im Zivilleben strikt verboten und im Fall der Tötung unter Höchststrafe gestellt ist, im Soldatenberuf umgekehrt zum Teil seiner soldatischen Pflicht. Einer soldatischen Pflicht, die er jedoch ganz neutral, ganz ohne persönliche Motive, ganz in Befolgung von militärischen Befehlen zu erfüllen hat. Soldaten erhalten dafür Sold, nur dafür Sold, die effektiven Einsatzmedaillen und nicht selten posthum den billigen öffentlichen Dank des Vaterlandes. Ein hübscher Beruf, der da der Jugend anempfohlen wird. Frag, was so bei mir hängen geblieben ist. Du hast zum Beginn dieses Abschnitts gesagt, dieser Beruf hat was. Und hast ja auch schon so ein paar positive Aspekte davon genommen. Ich mag darauf gerade an der Stelle noch mal kurz genauer eingehen, weil das, glaube ich, wirklich wichtig ist. Also neben dem spezifischen Risiko und dass er eben was grundsätzlich anderes ist als die zivilen Berufe, hat dieser Beruf ja tatsächlich für viele, auch für viele Schülerinnen und Schüler gerade was. Das sollte man nicht unterschätzen, was sich den Leuten da scheinbar an positiven Aspekten des Berufs so bietet. Also wenn man jetzt Schüler danach fragt, dann kommen die ziemlich schnell vor allem zu zwei Aspekten, nämlich auf der einen Seite Sicherheit und auf der anderen Seite kommen dann wirkliche Aufstiegschancen. Und kurz zur Sicherheit. Es ist ja nun mal so, dass das zivile Berufsleben geprägt ist von einer permanenten Existenzunsicherheit, die durch die andauernde Konkurrenz zustande kommt. Und in dem Vergleich mit den zivilen Berufen, wo jeder für sich alleine zu kämpfen hat, ist für manche die Bundeswehr dann die bessere Alternative. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, Kameradschaft, da docken die ziemlich gut an. Zudem hinzu kommen dann die Aufstiegschancen. Das ist so der zweite Punkt. Hier betonen Schüler, dass man im Militär und übrigens auch in der Polizei ja wirklich noch was werden könnte. Natürlich, da ist die Parallele zu den zivilen Berufen, wenn man sich angemessen anstrengt. Aber in der Vorstellung der Schüler ist es so gestrickt, dass zumindest das Militär so eingerichtet sei, dass man da für seine Anstrengungen auch wirklich noch angemessen entlohnt werde. Darin steckt die gleiche Verwechslung wie bei den zivilen Berufen, dass die Arbeit tatsächlich für diejenigen eingerichtet sei, die etwas aus sich machen wollen. Nur dass das beim Dienen fürs Militär ja eigentlich noch viel fataler ist. Und das hast du ja eben auch schon treffend erwähnt, das Dienen fürs Vaterland, das ist eine Selbstaufgabe. Aber ist auch das nicht schlussendlich was, was die Kinder in der Schule ohnehin schon lernen? Das wird man sehen. Das wird im Folgenden noch Thema sein. Ich will zu den beiden Gesichtspunkten Sicherheit und Aufstiegschancen was sagen, möchte aber ganz kurz vorher dir ein bisschen was vorhalten. Ich habe zu Beginn des Abschnittes nicht gesagt, dieser Beruf hat etwas, sondern ich habe gesagt, diejenigen, die diese Lehren der Jugendoffiziere über ihren Werdegang sich anhören müssen, die könnten zu dem Urteil kommen, der Beruf hat was. Das zum einen. Dass du denn einfach so ohne Anführungszeichen das Wort Risiko wieder einführst, gefällt mir natürlich auch nicht. Wo ich gerade gesagt habe, Risiko ist eine Ideologie. Es geht um was ganz anderes. Das Risiko, was die da ansprechen, ist nichts anderes als der Einsatz des Lebens als Mittel der Kriegsführung. Und noch einen dritten Punkt, wenn ich das mal sagen darf, Melanie. Du hast einen Vergleich mit den zivilen Berufen angestellt. Da habe ich mir aufgeschrieben, wo jeder für sich alleine zu kämpfen hat. Stimmt doch gar nicht. Im Beruf geht es in allen Berufsabteilungen, von unten bis oben, immer um Konkurrenz. Da hat jeder für sich alleine gegen alle anderen zu kämpfen. Und das ist das Prinzip kapitalistischer Ökonomie. Geht in der Schule schon los, wird ernsthaft richtig erst dann, wenn die Menschen dann Geld verdienen müssen. So, das nur ganz kurz nebenbei, sorry. Aber ich wollte es nicht so stehen lassen. Nee, passt auf jeden Fall gut. Gut, jetzt zu den beiden angesprochenen Gesichtspunkten, die Kindern, Schülern einleuchten. Beurteilt wird dabei, wie du eigentlich angesprochen hast, der Soldatenberuf nicht nach dem, was er ist, sondern der Soldatenberuf wird im Vergleich mit zivilen Berufen so festgehalten, dass am Soldatenberuf unterstrichen wird, was den Schülern ihres Wissens nach an den zivilen Berufen nicht passt. Schüler wissen, immerhin haben sie ja alle berufstätige Eltern, dass die meisten Arbeitsplätze generell unsicher sind und deswegen von irgendeinem Aufstieg in der Regel bei den meisten Jobs ohnehin nicht die Rede sein kann. Es wird also von Schülern ausgerechnet das, was an zivilen Berufen vermisst wird, am Soldatenberuf nicht nur entdeckt, sondern am Soldatenberuf für so bestimmend, für so charakteristisch gehalten, dass man sich glatt für ihn gegen den Zivilen entscheiden könnte. Dieses negative Vergleichsverfahren verfehlt natürlich den Kern des Soldatenberufs, weil der ja nur vorgestellt wird als positive Abweichung von dem, was den Schülern zu dem zivilen Beruf eingefallen ist. Übrigens darf man, wenn man diese Sachen, die in der Tat von Schülern geäußert werden, anspricht, nicht vergessen, dass jedem dieser Schüler, natürlich Schülerin, natürlich völlig klar ist, dass man in Aufübung des Berufs draufgehen kann, das habe ich schon gesagt. Wie gehen Sie damit um? Sie leisten sich die, ich nenne es mal, hoffnungsgetränkte Vorstellung, mich wird es schon nicht erwischen. Und mit diesem mich wird es schon nicht erwischen, wird dann dieses Wissen um das, was der Beruf im Kern einschließt, beiseite gelegt. Die Besonderheit dieses Berufes dient für das Vaterland als Selbstaufgabe, hast du ja selber gesagt, wird so in eine, ich nenne es mal, zynische Zufallskalkulation verwandelt. Hauptsache, mich trifft's nicht, dass es dann andere trifft, geht dann wohl unter diesem Gesichtspunkt in Ordnung. Das nenne ich Zynismus. Übrigens macht dieser falsche Vergleich des zivilen Berufslebens mit dem Soldatenberuf nochmal eines richtig deutlich. Diese Gesellschaft hält offensichtlich ausschließlich solche beschissenen Alternativen für die berufliche Lebensgestaltung für die Mehrheit ihrer Bürger bereit. Solche beschissenen Alternativen. Entweder sich lebenslang bis zur Rente in unsicheren Arbeitsverhältnissen für den Lebensunterhalt abzurackern oder sein Leben in sicherem Dienstverhältnis ganz den Kriegskalkulationen des Staates zu unterwerfen. Das sind die Alternativen, zwischen denen sich diese Schülerantworten bewegen und leider muss ich sagen, angemessen bewegen. Ich will zum letzten Programmpunkt von Stark-Watzinger nochmal was sagen, der ist fast der wichtigste. Schüler sollen die Bedrohung der Freiheit kennenlernen. Übrigens haben Fachleute für politische Bildung sich der Bildungsministerin in voreilendem Gehorsam längst mit ganz heftigen Leitlinien angeschlossen. Die Bundesanstalt für politische Bildung, also nicht irgendeine subalterne, niedrige Anstalt, sondern jene Bundesanstalt, die immer auch befugt ist, national die Maßstäbe und Ziele für politische Bildung vorzugeben, die hat bereits 1923 mitteilen lassen, dass, ich zitiere einen Herrn Abs, der da zitiert, der da publiziert hat, mitteilen lassen, dass, Zitat, politische Bildung und Demokratiepädagogik nur dann als vollwertiger Beitrag zum Bestand wehrhafter Demokratie begriffen werden können, wenn sie auch eine, jetzt kommt's, Pädagogik der militärischen Verteidigung einschließen. Eine Pädagogik der militärischen Verteidigung. Das ist kein Titanic- oder Pardonwitz. Das hat er ernst gemeint. Schüler, so werden die Grundzüge dieser Pädagogik der militärischen Verteidigung sofort präzisiert, sollten dazu erzogen werden, ich zitiere den Herrn weiter, Professor in Duisburg übrigens, das eigene Leben nicht absolut zu setzen. Die Begründung dafür lautet, wenn niemand von uns bereit ist, für die Freiheit zu sterben, dann werden wir alle unter der Tyrannei umkommen. Tyrannei, da soll man natürlich an Putin denken. Hups. Hier spricht jemand in hierzulande in der Tat noch ungewohnter Deutlichkeit aus, was auch die Ministerin Stark-Watzinger so nicht sagen würde, wenn sie ausgibt, dass junge Menschen die Bedrohung der Freiheit kennenlernen müssen. Aber der sachliche Gehalt ist derselbe. Und was da angesprochen ist, wirft nun in der Tat ein ziemlich neues Licht auf schulische Werteerziehung. Etabliert werden soll eine Pädagogik der militärischen Verteidigung, deren Anliegen sich dann nicht mehr über gelegentliche Besuche von Jugendoffizieren in der Schule bedienen ließe. Das müsste dann schon zum zentralen Inhalt der Schule werden. Zwar, wie es Stark-Watzinger gesagt hat, nicht als eigenes Schulfach, aber als Lerninhalt der Schulerziehung. Und ich glaube, dass besonders im Ethikunterricht, nicht wahr, Melanie, dann einiges neu justiert werden muss. Warum? Gelehrt wurde doch in der Schule bisher, wenn ich die Ethik-Schulbücher richtig gelesen habe, die staatlich gewährte und gesicherte Freiheit soll das Leben der Menschen in der Demokratie so richtig lebenswert machen. Und dafür wurde uns beigebracht, gibt es bei uns die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Freiheit der Wissenschaft, die Freiheit der Berufsfreiheit, des Wohnorts, des Ehepartners, die Freiheit im Umgang mit seinem Geldeinkommen und, und. Allerdings, auch das steht in den Ethikbüchern drin, lernt jeder Schüler, dass diese Freiheitsnutzung auch Verantwortung, wie es immer so schön heißt, einschließt. Freiheitsnutzung darf nicht die Freiheit des anderen beschränken. Merkwürdig. Wie soll sie das? Das deutet darauf hin, dass die Benutzung demokratischer Freiheiten von jedermann offenbar zu einigen Kollisionen zwischen diesen Freiheitsbenutzern führt, weswegen Ethik- und Sozialkundebücher die moderate, rücksichtsvolle Nutzung ansagen, wie auch immer die gehen soll. Soweit lernt man das bereits in der Schule. Aber dass man nun bereit sein soll, im Ernstfall für die Sicherung der Freiheit zu sterben, das ist was Neues. Das verweist auf Kollisionen ganz anderer Natur. Nicht auf Kollisionen zwischen den Bürgern, sondern auf Kollisionen zwischen Staaten. Und das stellt auf den Kopf, was den Schülern bisher in der Schule für die Bewältigung ihres zivilen Lebens in Freiheit auf den Weg gegeben wurde. Was doch als urdemokratische Lebensbedingung gepriesen wird, die Freiheit, das gilt jetzt als ein über dem Leben angesiedelter Höchstwert. Dabei sollte man meinen, kann man doch diese wunderbaren demokratischen Freiheiten fürs eigene Glück nur ausnützen, wenn und solange man lebt. Es widerspricht doch dem Befund für Freiheit, hatte man notfalls auch zu sterben. Dieses schulisch festgeklopfte Urteil über die Freiheit, dass Freiheit eine Lebensbedingung für ein glückliches Leben ist, soll allerdings nicht vollständig aus dem Verkehr gezogen werden. Es soll in einer Erziehung zur Wehrtüchtigkeit ergänzt werden. Es soll ergänzt werden, um diese staatspolitische Konsequenz zum Schutz dieses hohen Gutes muss man auch bereit sein, sein Leben hinzugeben. Und das gilt dann eben nicht nur für Soldaten, sondern für jeden Bürger. Übrigens, wenn man sich mal die Frage stellt, was eigentlich unter dem Sterben für Freiheit, Sterben für ein ideelles, philosophische, schwappende Konstrukt vorstellen soll, wenn man sich die Frage stellt, dann soll man nicht irre werden. Denn es ist diesen Lektionen die Antwort längst unterstellt. Es gilt dabei, der Tyrannei, wie es hieß, zu wehren. Was nichts anderes heißt, dass der Bürger für den Hüter der Freiheit, den deutschen Staat, das freie Deutschland zu sterben hat. Dass der im Übrigen vom Staatsvolk Opfer auch im Frieden verlangt, das erwähne ich nur nebenbei, obwohl es eigentlich jedem bekannt sein sollte, der sich regelmäßig, wenn er schon zu den Verdienern gehört, über die Differenz zwischen Brutto und Netto beim Einkommen schwarz ärgert. Das Lob auf die Freiheit. Frag, lass uns doch an der Stelle einen Exkurs zu den Freiheitsrechten machen, dass das mal noch ein bisschen klarer wird. Puh. In der Tat, da hast du recht. Solche vorgestellten und angemahnten Lektionen, sie sind ja noch nicht Realität in der Schule, werfen ein ganz neues Licht auf diesen bürgerlichen Freiheitsstall, wie es Heinrich Heine mal genannt hat. Die Wahrheit über demokratische Freiheiten liegt denn, wenn man die angedeutete Logik mal zu Ende denkt, auch gar nicht darin, dass sie für die Verfolgung des Glücks der Privatsubjekte eingeführt wird, sondern liegt darin, dass über die Nutzung der Freiheitsrechte der Bürger die gewünschte staatliche Ordnung hierzulande sichergestellt wird. Freiheiten sind die Form, in der der freie Wille, die Benutzung des freien Willens der Bürger für Staatszwecke funktional eingesetzt wird. Woran kann man das ablesen? Das ist ja eine heftige Behauptung. Abzulesen ist das daran, dass der Staat mit all den Freiheiten das Tun und Lassen seiner Bürger unter seinen Genehmigungsvorbehalt stellt. Ihr dürft. Freiheiten nimmt man sich nicht, sondern man darf sie wahrnehmen. Hurra, sagt der gute deutsche brave Bürger, wir dürfen. In anderen Staaten dürfen die Bürger das nicht, weshalb die bekanntlich zu den Unrechtsstaaten gehören. Das Lob der Freiheit, hier wiederum übrigens über einen negativen Vergleich hergestellt, ist darin gerade sehr geständig. Es enthält nämlich gerade kein sachliches Lob der Freiheit, sondern lobt Freiheit darin, dass hier existiert, was woanders fehlt. Das soll die Freiheit schon charakterisieren, ohne dass man die Freiheit und dem, was sie ist, selber auf die Sprünge kommt. Das will ich aber kurz noch am Schluss machen. Alle Freiheitsrechte, man könnte sie jetzt alle durchmachen, sind staatliche Erlaubnisse und enthalten erstens Verpflichtungen für den Bürger und zweitens immer auch Grenzen seines freiheitlichen Tuns. Und davon, dass beides eingehalten würde, macht der Staat die Genehmigung seiner Freiheitsrechte abhängig. Zwei Beispiele dazu. Erstens Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist die Erlaubnis zur Bildung einer eigenen Meinung. Übrigens auch sowas Absurdes. Das macht man doch sowieso jeden Tag. Wieso braucht es dafür eigentlich eine Erlaubnis? Völliger Quatsch. Das sollte einem schon zu denken geben. Aber auf die Erlaubnis kommt es an, denn sie schließt die Pflicht ein, sich der praktischen Umsetzung der in der Regel mit der Meinung, mit der eigenen subjektiven Meinung geäußerten Kritik, mit den damit geäußerten Beschwerden in praktischer Hinsicht selbst zu enthalten. Der Mensch hat eine kritische Meinung über das, was der Staat da treibt, sagen darf er sie. Aber ihre Umsetzung zum Beispiel gegen den Staat in die Hand nehmen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Diese Verpflichtung muss er eingehen, wenn er in den Genuss der Erlaubnis geraten will, sich eine freie Meinung zu bilden. Die Grenzen hat er auch immer schon festgelegt. Eine Zeit lang haben die keine große Rolle gespielt. Früher war es zum Beispiel die Grenze der Blasphemie, die Grenze der Holocaust-Leugnung und so weiter. Heute spielen diese Grenzen bekanntlich eine größere Rolle. Da ist die Grenze Israel-Kritik, ist Antisemitismus und deswegen verboten. Erklärung des gesamten Ukraine-Kriegs, Erklärung, gilt sofort als Parteinahme für den bösen Putin, ist ebenfalls verboten und so weiter. Zweites Beispiel, Erlaubnis der freien Verfügung über das eigene Geld. Kaufen, was das Herz begehrt, mit den Euros, die man im Portemonnaie hat. Was ist das für eine Verpflichtung? Die Verpflichtung ist die auf Gelderwerb. Verpflichtung auf einen Gelderwerb, egal ob man nun eine eigene sprudelnde Einkommensquelle hat oder nicht. Und auch egal, wie viel dieser Erwerb einbringt. Das heißt, immer enthält die Verpflichtung die Unterwerfung des Lebens unter den Konkurrenzkampf um Einkommen, ist die Verpflichtung also nichts anderes als der Dienst an dem Zentrum der kapitalistischen Ordnung. Und das Zentrum der kapitalistischen Ordnung ist nun mal die Konkurrenz zwischen allen ökonomischen Subjekten dieser Gesellschaft. Die Grenzen. Was ist da das Funktionale an den Grenzen? Natürlich ist die erste Grenze, das habe ich schon gesagt, die erste Grenze, die das Kapital oder der Arbeitgeber setzt, mit denen sich jeder Arbeitnehmer um sein Einkommen streiten muss. Das ist zwar eine Grenze, die setzt der Unternehmer, der Arbeitgeber. Dass er das kann, ist aber auch eine Erlaubnis des Staates. Und manchmal macht er auch Ausnahmen. Aber staatliche Grenzziehungen gibt es beim Ausgeben des Geldes nach freiem Willen auch. Diese Freiheit, mit dem Geld anzustellen, was man möchte, ist nämlich erst erlaubt nach Erfüllung der finanziellen Dienstleistung an den Staat, der Steuern, nach Erfüllung der finanziellen Dienstleistung an den Mieter, an die Versicherung, an Kredite, wenn man sie übernommen hat und so weiter. Damit ist diese Freiheit subsumiert unter Bedingungen von Kapital- und Staatsinteressen. Funktional für diese hat das Einkommen so eingeteilt zu werden, dass für die meisten nachher gar nicht mehr so sehr viel übrig bleibt. Soweit der Exkurs. Präg, du hast uns jetzt anhand von 4 Punkten genauer erläutert, wie die Erziehung zur Kriegs- bzw. zur Wehrtüchtigkeit jetzt aussehen soll und welche Schwerpunkte dabei ins Visier genommen werden sollen. Was wäre denn daraus jetzt für einen Schluss zu ziehen, beziehungsweise was ergibt sich jetzt eigentlich daraus? Ja, ich habe mir eine Zusammenfassung dieser 4 Lektionen überlegt. Ich will sie euch vortragen. Kriegstüchtig ist nach diesen Vorgaben, wohlgemerkt, das sind Vorgaben, die sind noch nicht schulische Wirklichkeit. Kriegstüchtig ist danach nur der Schüler, der erstens ganz selbstverständlich aus freien Stücken voll und ganz hinter der Bundeswehr und ihren Aufträgen und damit hinter Deutschland steht, ist nur der Schüler, der zweitens die militärischen Sicherheitsanstrengungen Deutschlands als Schutz auch der eigenen Sicherheit missversteht. Kriegstüchtig ist nur der Schüler, der drittens das Zerstören, Töten und getötet werden im Staatsdienst als eine mögliche berufliche Option akzeptiert und ist der Schüler, der schließlich bereit ist, für das Vaterland sein Leben zu opfern, weil er den staatlich propagierten Schutz von Freiheit über den ihm doch vorher mitgeteilten und eingeprägten Nutzen von Freiheit stellt. Soweit würde ich das mal zusammenfassen. Mal ein rechtgängiger Einwand an dem Punkt. Das mag ja jetzt alles sein, dass man hier für den schlimmsten Fall ausgebildet bzw. zugerichtet wird. Aber selbst dann ist doch noch nicht gesagt, dass die Kinder bzw. unsere Soldaten auch tatsächlich selbst Opfer eines Krieges werden könnten. Denn Kriege, haben wir ja vorhin auch schon kurz angerissen, die finden ja woanders statt und werden meist auch von anderen ausgetragen. Deutschland bzw. eine Weltmacht direkt anzugreifen, traut sich doch eh niemand. Daher könnte man doch sagen, dass für die kriegstüchtigen Schüler eigentlich ja auch gar keine direkte Gefahr besteht, oder? Wenn Schüler so denken, beziehungsweise, ich muss besser sagen, wenn Schüler so national kalkulieren, müssen sie entweder einige Ankündigungen und Maßnahmen der deutschen Politik aus der letzten Zeit verpasst haben, müssen Sie eingebaut haben in Ihr Bild vom deutschen Vaterland, in dem Kriege einfach keinen Platz haben, in einem erfundenen Bild? Oder müssen dem Geschwätz von Strack-Zimmermann auf den Leim gegangen sein, dem Geschwätz des Inhalts, dass sich Gegner, eben Russland, doch nicht trauen, den Krieg bis in die Mitte von Europa auszudehnen? Ein Geschwätz übrigens, das dazu taugen soll, die Eskalation des Westens mit Waffenlieferungen an die Ukraine voranzutreiben. Übrigens eine Eskalation, vor der Putin regelmäßig mit Ankündigungen immer eindeutigerer Operationen gegen den Westen warnt. Übrigens, genau diese Haltung, die du zitiert hast, ist es, die Pistorius als die von, ich zitiere, friedensverwöhnten Deutschen angeprangert hat. Friedensverwöhnten Deutschen und denen er mit der Ankündigung, dass Deutschland kriegstüchtig werden müsse, aufzeigt, welche Haltung sich für deutsche Bürger in einer Zeit gehört, in der Deutschland immerhin zusammen mit der NATO Russland kleinkriegen will. Aber noch was zu friedensverwöhnt. Das Wort muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Wort friedensverwöhnt enthält schon eine Klarstellung. Demzufolge ist der Frieden nicht, wie viele meinen oder wünschen, der Normalzustand, in dem die Bürger ihr ziviles Leben auf die Reihe zu kriegen haben, sondern das sagt Pistorius damit. Zum Frieden gehören Kriege immer mit dazu. Und das lassen lange Friedenszeiten, wie nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, aus dem Blick verschwinden, dass zum Frieden der Krieg gehört, und verwöhnen, wie er sagt, das Volk. Verwöhnen meint damit nichts anderes als, sie tun der gewünschten Volksmoral, der gewünschten kriegstüchtigen Volksmoral nicht gut. Dagegen richtet er sich und dagegen wendet sich auch das Stark-Watzinger-Programm. Es sind auch im Chat noch ein, zwei Fragen gewesen. Vielleicht gehe ich darauf jetzt ein, weil wir dann nämlich ansonsten gleich übergehen würden in den zweiten Block, wenn es um die Kritik, die auch schon an Stark-Watzinger geäußert wurde, geht. Und zwar war das zum einen, ob du weißt, ob da jetzt bei der Bewerbung speziell Hauptschulen und Realschulen angepeilt würden, weil da eventuell leicht ersetzbares Menschenmaterial sitzt oder ob das eine Komplettbespielung aller Schulen ist, die da stattfindet. Das ist eine Komplettbespielung aller Schulen. Ich würde sogar sagen, dass das Urteil, was die Fragestellerin geäußert hat, keine Besonderheit der Haupt- und Realschulen ist. Wenn ich mich erinnere an Besuche in Gymnasien aus dem letzten Jahr, wo ich eingeladen worden war, mit Gymnasiasten über den Krieg zu reden, so muss ich sagen, dass die eigentlich zu einem Teil wenigstens schon selbst wie Jugendoffiziere geredet haben und den Einsatz der Bundeswehr verteidigt haben. Soweit dazu. Es lohnt sich übrigens auch mal bei YouTube reinzuschauen. Da gibt es so zwei, drei Videos, wie Jungsoldaten auch in Schulen auftreten und wie dann auch eben Lehrer sich dazu äußern, dass sie das toll finden, dass da jetzt so ein offener Dialog stattfindet und dieser Beruf eben auch wieder in das Spektrum der Berufsangebote aufgenommen wurde. Und es gibt bei der Bundeswehr eine Seite, die man unschwer finden kann, auf der den Jugendoffizieren vorgebetet wird, wie sie in den Schulen umgehen sollten. Ist überhaupt eigentlich ist alles an Material online, das also, man sich ruhig mal angucken kann. Spannend. Ja. Du hast am Anfang den Pistorius zitiert, der Kriegsfähigkeit gesagt hat und nicht Verteidigungsfähigkeit. Und da ist jetzt die Frage, welcher Gedanke liegt eigentlich in diesem doch ziemlich selbstbewussten Ausdruck? Vorweg eine kurze Bemerkung. Wer auf dem Standpunkt steht, das will ich jetzt dem Frager nicht unterstellen, dass Verteidigungsfähigkeit was ganz anderes sei als Kriegsfähigkeit, den muss ich enttäuschen. Verteidigungsfähigkeit benennt einen Zweck eines Krieges. Kriegsfähigkeit meint die dafür, für Verteidigung und Angriff einzusetzenden kriegerischen Mittel. Und das ist zugleich auch die Antwort auf die Frage. Das will er tatsächlich betonen. Wir müssen uns materiell und geistig in den Zustand versetzen, Kriege zu führen. Ob das jetzt Verteidigungskriege sind oder Angriffskriege, Das lässt er offen, obwohl natürlich jeder Staat, ob das der ukrainische ist oder ob das der russische ist, jeden Staat immer als Verteidigungsoperation charakterisieren. Also, die Antwort kurz gefasst heißt, was mit Kriegsfähigkeit unterstrichen werden soll, ist, die deutsche Bevölkerung soll aufwachen und Verteidigung nicht immer mit Frieden. Und wir sind diejenigen, die überhaupt mit Militär und Militarisierung nichts am Hut haben, zu denken, sondern mit Kriegsfähigkeit will er tatsächlich auf die Kriegsmittel und all das, was dazugehört, an sachlicher und geistiger Vorbereitung insistieren. Das ist die Härte, die er tatsächlich auch explizit und bewusst in die Öffentlichkeit gesetzt hat. Okay, neben viel konstruktiver Zustimmung und unterwürfiger Ausmalerei zu Stark-Watzingers Orientierungsvorgaben geraten Kritiken ziemlich unter die Räder. Sie sollen dennoch erwähnt werden. So geht quasi dein nächster Block weiter. Die zweite, wie ich meine, durchgesetzte Kritik, die aus dem linken Lager kommt, heißt zusammengefasst, Wehrertüchtigung passt nicht zur Schule. Wehrerziehung, Wehr- und Kriegsertüchtigung gehören nicht zum Aufgabenspektrum der Schule, hat die GEW gesagt. Die Linksfraktion sekundiert, Schulen dürften nie ein Ort der Kriegsvorbereitung sein. Und aus kritischen Lehrerkreisen ist mir zugetragen worden, das Urteil, das gleichlautende Urteil, Militär hat an Schulen nichts zu suchen. Festzuhalten ist an dieser Sorte Kritik, dass sie nicht den Gehalt der politischen Forderung nach einer Erziehung zur Kriegstüchtigkeit kritisiert. Ich wage mich vor zu der Behauptung, es kann sein, dass sie gegen diesen Gehalt dann auch gar nichts haben, sondern nur diese neuen Erziehungsaufgaben zur Kriegstüchtigkeit nur von der Schule fernhalten will. Ja, die Schule zu einem Ort erklärt, zu dessen Aufgaben Wehr- und Kriegstüchtigkeit nicht passen. So etwas gehört in die Kaserne. Nur Soldaten und Soldatinnen sollten und müssen kriegstüchtig zugerichtet werden. Schulen sind doch kein Ort der Kriegsvorbereitung. Weiteres Zitat. Zur Schule, so schallt es empört aus den Kreisen kritischer Freunde des deutschen Staatsschulwesens, passt so etwas nicht. Warum eigentlich nicht? Wenn Kriege national zum Thema werden, war sich die Friedenserziehung doch schon immer in der Pflicht. Lehrer oder Schüler, die hier sind, müssten das eigentlich wissen. An Unterrichtseinheiten für jede Schulstufe fehlte es seit Kriegsbeginn, seit Beginn dieses Ukraine-Krieges, im Netz und in den Schulbibliotheken nicht. Und die Bundesanstalt für politische Bildung liefert jede Menge Lehrermaterial, das hervorragend den Verdummungsprozess der Schulerziehung anreichert. Ich will mal einige Beispiele nennen. Schauen wir mit den Grundschülern an. Grundschüler erfahren, wer die Zitate haben will, der soll sich an mich wenden. Grundschüler erfahren, dass der Krieg das Böse ist. Und auch kleine Menschen, also sie, seine Opfer sein können. Krieg das Böse. Andere Subjekte, etwa die für Krieg und Frieden verantwortlichen Staaten, tauchen in vielen Bilderbüchern zum Krieg gar nicht erst auf. Krieg ist selbst ein Subjekt. Krieg, das Ergebnis von Interessengegensätzen heftigster Art zwischen Gewaltmonopolisten, wird nicht zu einem Subjekt, sondern zu einem geisterhaften Subjekt. Man weiß nicht, woher es kommt. Es kommt einfach und krallt sich arme Wichte. Die sind aber, heißt es denn in einigen Büchern, schlau und wissen, wie sie den Krieg verjagen können, dieses böse Subjekt. Zum Beispiel mit ganz großen Tröten. Ein paar Unterrichtsjahre weiter wird der Krieg in der Regel per Vergleich erklärt. Schüler werden dann daran erinnert, dass es ja zwischen ihnen auf dem Schulhof auch schon mal knallt. Zitat. Und so ähnlich soll es dann zwischen Staaten auch abgehen? Da fragt man sich, ob Schüler, die doch wissen, dass ihr Streit auf dem Schulhof schnell wieder beendet ist, auch mal zwischen Freunden stattfindet, vom Lehrer beendet wird, ob Schüler auf die Idee kommen, den Ausbilder zu fragen, wann sich die Staaten denn wieder vertragen würden und wann die Aufsicht über den Krieg dem Streit endlich ein Ende setzt und für Frieden sorgt. Es wäre zu erwarten, dass Schülern diese Widerlegung dieses albernen Vergleichs einfällt. Natürlich gibt es auch kritische Friedenserzieher, die sich in ihrem Unterricht auf den Sponti-Spruch aus ihrer Vergangenheit besinnen. Ihr kennt ihn. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Auch bei diesem Spruch geht es ohne eine heftige Portion Einfalt nicht ab. Es ist Krieg. Stell dir vor, es ist Krieg. Wie bei den Grundschülern. Fällt der vom Himmel? Er ist jedenfalls einfach irgendwie da, ohne dass jene Staatsgewalten ins Spiel kommen, die zum Krieg als dem Mittel ihrer brutalen Politik greifen. Bei so einem Gespensterkrieg kann man sich natürlich vorstellen, stell dir vor, dass man nicht hingeht. Aber nur bei so einem Gespensterkrieg, in Wirklichkeit funktioniert das nicht. Wenn tatsächlich Krieg ist oder Krieg ausgerufen wird, dann kommt der ungefragt zu jedermann. Dass real existierende Gewaltherrscher einen Krieg davon abhängig machen würden, dass das dafür benötigte Menschenmaterial aus freien Stücken zum Krieg geht, ist eine ziemlich dreiste Lüge. Wie es zugeht, kann man am Ukraine-Krieg sehen. Freiwillige Männer und Frauen drängen an die Front. Wer nicht sich drängt, wer sich duckt, wird per Staatsgewalt zum Krieg gezogen, wer desertiert, wird bestraft. Und diejenigen, die in desertorischer Absicht die Grenze nach Polen überschreiten, werden auch schon mal umgebracht. Also, dass das Menschenmaterial aus freien Stücken zum Kriegen ginge, ist eine ziemlich dreiste Lüge. Eine Lüge, die auf einer Ideologie fußt, die durchaus Inhalt von Volkserziehung ist. Nämlich der Ideologie, dass der Staat sich doch eigentlich von den Wünschen seines Volkes, es ist doch sein Volk, das ihn wählt, abhängig machen müsste und eigentlich nur das Wohl des Volkes zu verfolgen hätte. In der Oberstufe geht es gleich darum, den Nachwuchs auf die politisch durchgesetzte Parteilichkeit einzuschwören, geschmückt mit viel Material der Bundeszentrale, nach den aus der Öffentlichkeit bekannten Mustern, Putin der Böse, wir die Guten, weil wir der Ukraine nur helfen, den Bösen zu besiegen. Wir helfen bei einer Verteidigungsoperation und das ist der einzige Weg zum Frieden. Gegendarstellungen zur Kritik dieser nationalistischen Indoktrination, etwa die Feststellung, dass doch Putin mit dem Krieg seine Interessen auch nur verteidigen will, wie er sagt. Dass bekanntlich wegen der Vorgaben aus dem Völkerrecht jeder Krieg von jedem Staat immer bequem zum Verteidigungskrieg erklärt wird. Dass auch von westlicher uneigennütziger Hilfe an die Ukraine wohl nicht die Rede sein kann, wenn zum einen der Russischen Föderation vom Westen ein Wirtschaftskrieg erklärt wird. Das ist was anderes, als der Ukraine zu helfen. Und wenn die USA nebst Verbündeten zum anderen mit permanenter Eskalation den Krieg einem Weltkrieg näher bringt, als uns vielleicht im Augenblick klar ist. All das läuft durchgängig auf eine mehr oder weniger eloquente moralische Befassung mit dem Thema Krieg hinaus. Und dies ist dann die erste von den kleinen bis zu den großen laufende Einstimmung auf Betroffenheit und Zuständigkeit und soll kulminieren in der Erziehung zur nationalen Parteilichkeit, unterstützt, wie gesagt, auch durch das Verbot der kontroversen Betrachtung von Kriegszielen und Kriegswegen. Wo ist dabei jetzt für die Kritiker, die sagen, das passt nicht zur Schule, eigentlich eine rote Linie überschritten? Denken die vielleicht an eine Verwandlung der Schule in Kleinkasernen? in denen der Nachwuchs stramm stehen muss und bei Fahnenappell die Nationalhymne zu singen hat. Sowas hat in deutschen Schulen natürlich keinen Platz. Das gehört zu autoritären Regimen, das kennt man von Putin. Übrigens, dass das in deutschen Schulen keinen Platz hat, ist ein Urteil, mit dem sich diese Kritiker im Übrigen mit Stark-Watzinger völlig einig sind. Aber wenn die Bildungsministerin feststellt, wie ich zitiert habe, junge Menschen müssten die Bedrohung der Freiheit kennen und müssten mit den Gefahren, die bei der Freiheitsbedrohung entstehen, umgehen können. Wenn sie also eindeutig mehr will, als mal einen Jugendoffizier in die Schule schicken oder eine Übung zum Zivilschutz abzuhalten, wenn sie bei der Werbung für den Soldatenberuf die Bedeutung des Krieges als nationalen Ernstfall neben seinen Konsequenzen für kleine und große Leute in der Schule zum Thema gemacht haben will. Erst dann hört für diese Sorte kritischer Lehrer der Spaß auf. Dem ihnen vertrauten Nachwuchs möchten diese kritischen Verteidiger der Staatsschule auf keinen Fall die affirmative Vermittlung von persönlicher Betroffenheit, persönlichem Einsatz und persönlichem Opfer im Fall des deutschen Kriegseintritts zumuten. Das nicht. Das ist die rote Linie. Diese Empörung ist allerdings, möchte ich nachtragen, für diese Leute auch immer ein Stück Heuchelei. Denn wenn dieselben Leute zum Beispiel im Unterricht unsere deutsche Militärhilfe an die vom bösen Putin überfallene Ukraine zum Thema machen, dann machen sie eine Hilfe zum Thema, in deren Konsequenz inzwischen große Teile des ukrainischen Volkes persönlich betroffen, persönlich im Einsatz und höchstpersönlich Opfer werden. Aber das ist dann natürlich etwas ganz anderes. Das nenne ich Heuchelei. Ja, der Punkt mit den Unterrichtsmaterialien, den du angesprochen hast, das ist schon wirklich beeindruckend, wie viele, eigentlich unzählige Ukraine-Solidaritätsaktionen es einfach auch schon in Schulen gegeben hat. Oder ja, welche Fülle an Unterrichtsmaterialien, übrigens allem voran von Organisationen wie Schule mit Courage oder auch der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber eben auch der Bundeszentrale für politische Bildung, auf einmal und dauerhaft die Lehrerzimmer und auch online die Bildungsserver erreicht hat. Und da sollte man auch wirklich nicht unterschätzen, wie viele Lehrkräfte das tatsächlich nutzen. Weil vorhin im Chat gesagt wurde, ja, die haben ja immer noch die Möglichkeit, dass sie das einfach links liegen lassen, das Material, und dass sie das eben nicht umsetzen. Da wären wir übrigens wieder bei dem Überwältigungsgebot, von dem du vorhin gesprochen hast. Denn diese Materialien laufen definitiv nicht auf eine kontroverse Erörterung dieser Themen hinaus. Und wenn das überall liegt, bestimmt das auch so ein bisschen so ein Konsens in den Lehrerzimmern und so weiter. Genauso knackig ist ja auch der Punkt, welche allgemeine Vorstellung von Schule in der zweiten von dir dargestellten Kritik zum Ausdruck kommt. Darin steckt ja auch so ein allgemeiner Idealismus darüber, was Schule ist, beziehungsweise für wen Schule da sein sollte. Und dieser Idealismus, der wird auch deutlich in Forderungen wie Geld für Bildung statt Rüstung. Das steht ja sehr gerne mal auf Transpis bei diversen Demos. Als wenn Schule für die Leute und deren Bildung eingerichtet wäre. In dieser Form der Kritik steckt ja eine ganz grundlegende Verwechslung dessen, zu welchen Zwecken die Staatsschule eingerichtet ist. Das trifft was. Ich will übrigens diese Forderung Geld für Bildung statt Rüstung, will ich jetzt nicht behandeln. Das können wir unter Umständen, wenn es nur aus von den Zuhörern kommt, nachher machen. Also was du am Schluss gesagt hast, dass es die Schule nicht trifft, das trifft. Das ist eine schöne Überleitung zu dem, was ich jetzt noch am Schluss versuchen will zu erklären. Was ich mit dem vorangegangenen Teil zeigen wollte, ist, dass das deutsche Schulwesen Erziehung zur Wehrtüchtigkeit kann. Das sollte nicht bezweifelt werden. Und die Schule leistet schon immer ziemlich gründliche Vorarbeit für das, was jetzt ansteht. Eine, wenn nicht sogar die entscheidende Voraussetzung für Wehr- und Kriegsertüchtigung, ist die Erziehung zum Patriotismus, zur Parteilichkeit für Deutschland, zum Nationalismus. Ihr Anteil daran, dass schon in der Vergangenheit das Volk der Deutschen wieder und nicht nur bei Fußball-EMs und bei Olympia schwarz-rot-gold schwenkt, Und bei den Wahlen die Parteien nach wahren deutschen und ausländerfeindlichen Volksverrätern sortiert, war und ist nicht zu übersehen. Wer die Berichterstattung der Olympiade sich anschaut oder die Fußball-EM verfolgt hat, weiß das. Was jetzt aber in einer Erziehung zur Wehrtüchtigkeit zusätzlich ansteht, ist allein, dass der bisher sehr brauchbaren Nationalerziehung in Sachen geistiger Aufrüstung ihre letzte eigene Konsequenz abverlangt wird. Was Stark Watzinger und die übrigen Bellizisten von der politischen Bildung heute von der Schule erwarten, das hat nämlich folgenden Gehalt. Galt bisher in der Schule das eingeführte Motto, jeder ist seines Glückes Schmied unter Benutzung der Freiheiten. So soll jetzt von den heranwachsenden Bürgern der Übergang geleistet werden zu Frage nicht, was der Staat für dich, sondern was du für deinen Staat tun kannst. Und was du für deinen Staat tun kannst und tun solltest, das habe ich ja entwickelt. Verlangt ist damit vom Bürger quasi als Gegenleistung für die Freiheitsgewährung und ganz ohne Einforderung des geringsten Scheins von materiellem Lohn von Schülern ein antimaterialistisches, nationalistisches Bekenntnis zum kriegerischen Staatszweck, nebst der Bereitschaft, eigene Opfer zu bringen. Freiheit, das ist die Quintessenz, und die soll man lernen, ist ein Geschenk der Obrigkeit, und zwar ein Geschenk von besonderem Rang. Und weil es das ist, enthält es die Verpflichtung, dass der Bürger auf sein irdisches Dasein schon mal pfeift, wenn ihm das von oben abverlangt wird. Soweit erstmal. Du hast in deinem Abschnitt jetzt öfter den Begriff Nationalerziehung gebracht. Das ist ja kein offizieller Begriff. Also mal ganz runtergebrochen, daran könnte ja jetzt jemand den Anstoß nehmen und sagen, naja, so ein nationalistisches Programm, wie der Hüsgen das da jetzt darstellt, das ist ja schon bewusst übertrieben. In keiner Schule gibt's das. Und schon mal gar nicht als eigenes Fach, aber auch nicht als Thema oder Sachgegenstand. Wie begründest du demgegenüber die Verwendung dieses Begriffes? Dass gegenwärtig Nationalerziehung kein schulisch gebrauchter Begriff ist, stimmt. Ich würde aber mal sagen, noch nicht. Wie ich zu der Charakterisierung komme, das wird allerdings wieder ein kleiner Exkurs, Melanie. Na gut, machen wir ihn. Beginnen wir den Exkurs mal mit einer kleinen Geschichte. Als zu Beginn des Ukraine-Kriegs Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen vor allen Dingen aus dem Land geflüchtet sind, hat sich hier die ukrainische Konsularin aus Hamburg zu Wort gemeldet. Und zwar hat sie ukrainische Eltern davor gewarnt, ihre Kinder in deutsche Schulen zu schicken. Warum? Ihre Begründung? Dort würden sie nicht im Sinne der ukrainischen Identität, also nicht zu guten ukrainischen Patrioten erzogen. Das war ihre Begründung. Und wo sie recht hat, da hat sie recht. In deutschen Schulen geht es nicht um ukrainische Identität, sondern da geht es darum, den Nachwuchs natürlich im Sinne deutscher Identität zu erziehen. Was auch sonst. Allerdings, hast du angesprochen, Melanie, findet Nationalerziehung hier weder unter diesem Titel Nationalerziehung noch als eigenes Unterrichtsfach statt. Stattdessen ist Nationalerziehung, ich nenne das mal, in erster Linie selbstverständliches Kollateralthema in so gut wie allen Fächern. Schon im Stadium kindlicher Befangenheit, also wenn die Kleinen sich an alles Mögliche erst gewöhnen müssen, ohne die Gründe dafür zu kapieren, wird damit begonnen, an ihnen die richtige Stellung zu Deutschland herauszubilden. Beispiel: Deutsch ist Muttersprache, übrigens staatlich verfügt, als Amtssprache. Alle anderen Sprachen sind Fremdsprachen. Fremde gehören nicht zu Deutschland. Es gibt sogar Schulen, in denen Migrantenkindern die Unterhaltung auf dem Schulhof in ihrer Sprache verboten ist. Ob es das immer noch gibt, weiß ich nicht. Weiter, man lernt deutsche Gedichte deutsche Lieder, darüber deutsche Tugenden. Ihr kennt das, die Gedanken sind frei. Wohlauf, die Luft geht frisch und rein. Oder, oh du wunderschöner Rhein. Wahrscheinlich alles Lieder, die ihr gar nicht mehr kennt. Aber die gibt es. Und es gibt eine Richtung innerhalb der Pädagogik, die den Heimatbegriff mit den Heimatvolksliedern wieder in den Vordergrund rücken will. Später wird dann natürlich auch die Nationalhymne mal im Musikunterricht angesprochen. Die Nationalhymne, dieses erzgemeine Loblied auf die Nation. Weiter, man lernt, wie es in der deutschen Heimat zugeht und wie man sich daran als guter, natürlich gesetzestreuer Staatsbürger zu verhalten hat. Gerade auch, wenn immer mehr Fremde zu uns kommen, mit denen man dann, das machen die guten Lehrer, in der Schule zwecks Einübung von Toleranz gemeinsam kocht. Einübung von Toleranz gemeinsam kochen unterstellt immer die Unterschiedenheit der Lebensweise dieser anderen. Nur deutsche Geschichte wird erzählt, ohne Auslassen des faschistischen Sündenfalls, immer mit dem Zusatz, für den hat man als guter Deutscher immer noch Verantwortung zu übernehmen, was übrigens manchen Antifaschisten durchaus auch noch einleuchtet, die dann offensichtlich ihren Patriotismus über ihren Antifaschismus stellen. Die Geschichte hat immer eine Abteilung, in der nach guter, demokratischer oder falscher, böser, also kommunistischer, autokratischer, faschistischer Herrschaft sortiert wird. Da hat der Schüler gleich ein Sortierungskriterium, das er anlegen kann. Und welche Staaten jeweils wo runterfallen, das erzählt ihm dann die Politik. Da muss er selber gar nicht nachdenken. Und jetzt passt zu Geist und Zweck der Schule eben diese Pädagogik der militärischen Verteidigung, die der Staat als Lernprinzip nach Bundeszentrale einführen möchte. Ich will an der Stelle ein Missverständnis vermeiden. Für alle diejenigen, die über diesen Punkt schon mehr nachgedacht haben. Ich will nicht behaupten, dass Sprache, Geschichte, Tradition der Grund sind für die Herausbildung nationaler Identität. Die Grundlage liegt in der gewaltsamen Subsumption aller Bürger unter die eine Staatsgewalt, ihre Bildung zum egalitären deutschen Staatsvolk. Und der Grund ist die Art und Weise, wie Bürger sich die Benutzung ihrer Lebensleistung als Dienst an sich vorstellen. Aber das, was ich gerade über die Schule erzählt habe, was da passiert, ist nichts anderes als die alltägliche Gewöhnung an den deutschen Blick auf sich und die Welt und stellt so gesehen schon mal das Fundament dafür dar, sich als identisches deutsches Volk zu verstehen. Soweit erstmal an dieser Stelle. Das, was du da beschreibst, das ist also eine der Schule implizite Erziehung der Bürger zum Nationalvolk. Oder wie du es gesagt hast, zu diesem Selbstverständnis, sich als Teil des deutschen Volkes zu verstehen. Und für dieses Volk eben, wie du es ja auch schon ausgeführt hast, auch mal Opfer bringen zu müssen. Meistern unter der Berufung auf bestimmte Höchstwerte oder auf die Vorstellung, dass der Staat ja einiges für einen tue und man auch mal seinen Beitrag dazu leisten müsse. Und das muss man ja schon auch mal festhalten, darin ist die Schule recht erfolgreich. Bei allem, was man an Schule allgemein so kritisiert, kann man ja schon auch mal herausstellen, dass sie gerade diese Funktion ziemlich gut ausführt. So, jetzt kommt genau in dieser Funktion der Nationalerziehung hinzu, dass man die eben konsequent zu Ende denkt. Und auch das scheint ja schon erste Erfolge nach sich zu ziehen. Da hast du eine gute Überleitung konstruiert. Toll, ne? Die passt mir sehr gut, weil ich will in der Tat auf diese ersten Erfolge hinweisen. Ich habe neulich einen langen Artikel in der FAZ, 20.06.24 gefunden. In der findet sich ein sehr hübscher Beleg dafür, dass und wie Schülern dieses falsche Bewusstsein über einen Staat eingetrichtert wird. Ein Bewusstsein, von dem ich gesagt habe, dass es für eine Erziehung zur Wehrertüchtigung brauchbar ist. Wie gesagt, dafür fand ich in der FAZ einen schönen Beleg. Dort stand nämlich ein langer Bericht, vielleicht hat ihn der eine oder andere auch gelesen, über eine Schulstunde mit 11 Klässlern über den Wehrdienst. über den Wehrdienst, der bekanntlich, ich habe es schon gesagt, ebenfalls von Pistorius gerade auf den Weg gebracht wird. Es handelt sich um einen Bericht, der für dieses von mir entwickelte falsche Bewusstsein, ich meine, obwohl es nur eine Klasse ist, trotzdem exemplarisches Material liefert. Da wird zum Beispiel ein Schüler Max folgendermaßen zitiert. Wenn man in einem Land wie Deutschland lebt mit so vielen Privilegien, sollte man auch für die Werte eintreten, die das Land vertritt und diese Werte schützen. Privilegien sind, das musste man ihm nicht erst aus der Nase ziehen, natürlich die Freiheiten. Das sagt er. Der muss nichts mehr lernen. Dennoch, erfährt man, ist dieser Max gegen die Wehrpflicht. Und zwar mit folgender Begründung. Und diese Begründung weist ihn ebenfalls gleich in mehrfacher Hinsicht als den Schüler aus, als den genau sich die deutschen Politiker wünschen. Wie das? Wehrdienst kritisiert? Er sagt, Zitat, ich finde es wichtig, dass wir uns im Notfall verteidigen können, aber die Pflicht finde ich doof. Das selbstbestimmte Leben, um das es ja auch geht bei diesen Privilegien, Freiheit, freier Wille, bei diesen Privilegien, die wir in Deutschland haben, dieses selbstbestimmte Leben würde ich ja damit verlieren. Das ist seine Begründung. Wobei es mir übrigens egal ist, ob es diese Aussagen genauso von einem Max gab oder ob sie der Fatz nur gut in den Kram passen. Sie stehen jedoch für Folgendes. Für die Bildungsministerin Stark-Watzinger hätte so ein Schüler den Test auf geistige Aufrüstung im Klassenzimmer mit Auszeichnung bestanden. Genau diesen Irrsinn soll die Schule in den Köpfen des Nachwuchses verankern. Dazu gehört auch die Erlaubnis, dass man Pflicht doof finden darf. Aber warum? Nicht wegen des Inhalts der Verpflichtung. Die ist abgehakt. Die muss sein, die Wehrpflicht. Nicht wegen des Inhalts der Verpflichtung, der Vorbereitung aufs Töten und getötet werden, sondern nur, weil es dem Max beim Wort Pflicht an der Hofierung seines eingebildeten, selbstbestimmten Schüler-Ichs fehlte. Das ist es und nichts anderes. Doch dem wird von der Politik auch Rechnung getragen. Es wird nämlich diesem freien Willen von Herrn Max im Zusammenhang mit der Einführung der Wehrpflicht ein zur Lage passendes Angebot gemacht. Es soll, wenigstens nach Pistorius, die Wehrpflicht, die er nach schwedischem Modell einführen will, nur eine Abteilung einer allgemeinen Dienstpflicht sein. Wehrpflicht als eine Abteilung einer allgemeinen Dienstpflicht. Und deswegen soll man sich ganz frei und selbstbestimmt entscheiden können, welcher staatlich verordneten Pflicht man nachkommen will. Ob beim Bund mit der Knarre oder stattdessen ganz zivil mit ganz viel sozialem Gewissen bei der Feuerwehr, beim technischen Hilfswerk oder im Pflegeheim. Da kann man wählen. So wird denn von dem Max dieses geile, von seinem Wert überzeugte Ich anerkannt und bedient. Und dann spielen die Inhalte, zwischen denen man sich selbstbestimmt entscheiden kann, nur eine Nebenrolle. Aber über diese Inhalte sollten sich männliche und weibliche Jungmannschaften, die im zivilen Dienst das Gegenteil von militärischer Wehrpflicht sehen und die vielleicht mit Sozialdiensten nur helfen wollen, nicht täuschen. Denn wofür so ein soziales Helfergewissen in einem allgemeinen Dienst, wie es dann heißen soll, staatlicherseits funktionalisiert wird, das hat es in sich. So verkünden etwa schwedische Politiker, und von denen hat ja Pistorius sein Modell, ich zitiere, alle, die in Schweden leben, sind verpflichtet, zur Verteidigung des Landes beizutragen. Alle. Jetzt kommt's. Entweder innerhalb der Streitkräfte als Teil des Schutzes der Zivilbevölkerung oder zur Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen wie Gesundheitswesen, Transport, Stromversorgung oder Kinder- und Altenbetreuung. Ende des Zitats. Das ist doch mal ein Wort. Es geht bei diesem als soziale Hilfe missverstandenem Dienst um nichts anderes, um die zur Verteidigung notwendige Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen. Sie sind nichts anderes als die zivile Seite der Herstellung einer kriegstüchtigen Gesellschaft. Nichts als das. So wird in deutschen Tageszeitungen Reklame gemacht für die geistige Aufrüstung. Und deutsche Lehrer sind für derartige Anregungen, für die sie sich denn im Unterricht nicht extra vorbereiten müssen, sehr dankbar. Punkt, das war's. Oh, Freak, vielen Dank. Langer Vortrag mit ein paar Exkursen. Ich hätte jetzt noch eine Frage von Robert. Und zwar sagt er, es findet keine Erziehung zur Herausbildung eines nationalen Bewusstseins statt. Es findet eine Erziehung zum liberalen, freien Individuum statt. Und dann bringt er noch eine Ergänzung. Diese hier. Es gibt liberal, national und links. Nationales Gedankengut und linkes Gedankengut sind Alternativen zum liberalen Gedankengut, was vorherrschend ist. Was kannst du denn dem Robert dazu nochmal auf die Schnelle zum Begriff Nationalismus sagen? Es fällt mir schwer, dazu was zu sagen, weil eigentlich die letzten 20 Minuten ich auf nichts anderes Wert gelegt habe, als nachzuweisen, wie zur Nationalerziehung auch diese Herausbildung, wie hat er es genannt, liberale Freiheitsgesinnung gehört. Gerade das letzte Beispiel, was ich aus der Wehrerziehung, wie sie in der FAZ zitiert worden ist, genannt habe, hat das nochmal klar gemacht. Die Parteilichkeit dieses Schülers, die ich da zitiert habe, ist nichts anderes als eine Parteilichkeit für einen potenziellen Kriegsauftrag Deutschlands, also für die Vorbereitung auf die Kriegstüchtigkeit. Und in die bringt er sich mit seinem ganzen liberalen Individualismus ein, indem er sagt, wenn ich eine Freiheit der Wahl habe, dann immer der freiheitliche Liberalismus, der hier angepriesen wird, ist nichts anderes in dem Zusammenhang, da kann man noch mehr zu sagen, in dem Zusammenhang nichts anderes, als das Stellen der selbstbestimmten Entscheidung, dass ich über den Inhalt, wofür man sich entscheidet. Also ich bitte den sehr verehrten Hörer, vielleicht einfach nochmal die letzte halbe Stunde genau zu verfolgen, weil einfach ohne Argument gegen das, was ich gesagt habe, das Gegenteil zu behaupten, das nochmal zu behaupten, was ich gerade auseinandergenommen habe, das ist unbefriedigend. Und dann soll er sich mit meinen Argumenten dazu auseinandersetzen. Ich habe ja auch gesagt, wie Nationalerziehung hierzulande verläuft. Da habe ich 5 Minuten drüber geredet oder noch länger. Das ist ja nicht eine Behauptung geblieben. Dann soll er sich damit auseinandersetzen und mir das widerlegen. Ansonsten hatte ich mir zwischendrin noch eine Frage notiert. Das war, wie lässt sich erklären, dass sogenannte linke Antifa sich für Waffenlieferungen und Kriegseskalation aussprechen? Es ist ein sehr ärgerliches Thema, weil was da an linken Antifas mit dieser Gesinnung unterwegs ist, das löst sich auf in erfundene linke Varianten der Lüge davon, dass der Krieg, den der Westen die Ukraine gegen Russland in der Ukraine führen lässt, nur eine Hilfsaktion sei. Da gibt es wirklich die absurdesten Theorien, die ich nicht widerlegen möchte. Eine heißt, mit dieser Hilfe wird beispielsweise dafür gesorgt, dass ein ziviles, demokratisches Land Ukraine wieder entsteht, wird dafür gesorgt, dass auch linke Kräfte in der Ukraine wieder zu Wort kommen können, wird dafür gesorgt, dass linke Kräfte in Russland wieder zu Wort kommen können und so weiter und so fort. Das sind alles schlimme Erfindungen, die sich auch an dem brechen, wie beispielsweise in der Ukraine mit liberalen Linken, Kommunisten, Sozialisten umgegangen wird. Okay, wir sind damit. Warte mal, ich habe noch was. Du hattest eine Frage angedeutet. Die habe ich mir notiert. Es war eigentlich weniger eine Frage als für eine Feststellung. Linke Lehrer können doch auch diese Vorgaben der Bildungssenatoren und Bildungsminister links liegen lassen. Ja, können sie. Und ich wäre der Letzte, der etwas dagegen hätte. Ich bin sogar dafür, dass die nicht nur links liegen lassen, sondern das, was sie da links liegen lassen, einer Kritik unterziehen, Vielleicht sogar unter Benutzung von Argumenten, wie ich sie vorgetragen habe. Wäre toll. So, jetzt kommt der Pferdefuß. Den wisst ihr. Die Art und Weise, wie Schule organisiert ist, als Staatsschule mit einer Hierarchie von Befehlsempfängern, von oben bis unten durchsortiert. Oben sind die Minister, dann kommen die Schulräte, dann kommen die Rektoren, dann kommen die Lehrer und dann kommt der A-Schüler, ist inzwischen dermaßen festgefügt und mit politischen Vorzeichen versehen, dass es mir schwerfällt, das, was ich da wirklich gerne sehe, irgendjemandem als Rat zu erteilen. Die ersten Fälle von Berufsverbot von Lehrern, die so etwas versuchen, sind bereits angelaufen. Die Fälle, in denen so etwas an den Universitäten zum Thema wird, kennt ihr wahrscheinlich, sodass meine Vorstellung eine ganz andere ist. Man soll sich mal frei machen von der Frage, und die liegt ja dieser Behauptung zugrunde, dieser eigentlich vernünftig, eigentlich netten Behauptung zugrunde, der Frage nämlich, was man als Lehrer, was man als Schüler tun könnte. Das als ist immer die Selbstverpflichtung auf die Rolle des Lehrers, des Schülers. Und diese Selbstverpflichtung auf die Rolle ist zugleich das Hindernis dafür, die Schranke dafür, genau so was Vernünftiges mal zu machen. Also lasst das als weg. Wenn ihr Lehrer oder Schüler oder Studenten seid, verabschiedet euch von der Rolle, die euch dazu geschrieben worden ist und überlegt mal, was ihr getrennt von diesen Rollenzuschreibungen. Das heißt aber auch getrennt von den Institutionen, die ich gerade eben als Institutionen der durchorganisierten und politisch bestimmten Befehlshierarchie charakterisiert habe, mit Argumenten, wenn sie euch dann eingeleuchtet haben, anfangen könnt. Danke, das war's. Ja, Frerk, danke. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal hier wieder. Und bis dahin sag ich Ciao.